Gerühmt muss sein, es taugt zwar nicht, so will ich auf Gesichte und Offenbarungen des Herrn kommen. Ich kenne einen Menschen in Christus, der vor 14 Jahren, ich weiß nicht, im Leib oder außer dem Leib, Gott weiß es, bis zum dritten Himmel entrückt ward. Und ich weiß von demselben Menschen, dass er, im Leib oder außer dem Leibe, das weiß ich nicht, Gott weiß es, in das Paradies entrückt ward und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch wiedergeben darf. Davon will ich rühmen, von meiner Person aber will ich nichts rühmen als meine Schwachheiten. Wenn ich mich rühmen will, so bin ich erst kein Narr, denn ich sage die Wahrheit. Ich halte aber an mich, damit niemand mehr aus mir mache, als er von mir sieht und hört, mitsamt dem Außerordentlichen der Offenbarungen. Darum, damit ich mich nicht überhebe, ward mir ein Dorn ins Fleisch gegeben, ein Satansengel, mich ins Gesicht zu schlagen, damit ich mich nicht überhebe. Wegen dessen habe ich den Herrn dreimal angerufen, dass er von mir weichen möge. Und er hat mir gesagt, meine Gnade ist dir genug. Denn die Kraft kommt zur Vollendung an der Schwachheit. Gerne will ich mich darum vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit sich die Kraft des Christus auf mich niederlasse. Darum ist es mir wohl in Schwachheiten, unter Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Bedrängnissen, um Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. So bin ich denn zum Narren geworden. Ihr habt mich dazu gezwungen. Durch euch müsste ich meine Anerkennung haben. Denn ich bin in nichts hinter den Extraaposteln zurückgeblieben, wenn ich auch nichts bin. Die Zeichen des Apostels sind doch in eurer Mitte verwirklicht worden mit Dulden aller Art, sowie mit Zeichen, Wundern und Krafttaten. Worin seid ihr denn hinter den anderen Gemeinden in Nachteil gekommen als darin, dass ich euch nicht zur Last geworden bin? Verzeiht mir diese Unbill. Sehet, zum dritten Besuch bei euch bin ich bereit, und ich werde euch nicht zur Last fallen. Denn ich trachte nicht nach eurem Eigentum, sondern nach euch selbst. Nicht die Kinder sollen für die Eltern erwerben, sondern die Eltern für die Kinder. Ich will aber gerne aufwenden, ja meine Person aufwenden lassen für eure Seelen, wenn ich euch überschwänglich liebe, soll ich darum weniger Liebe finden? Doch sei es, ich habe euch nicht beschwert, aber ich war nur schlau und habe euch mit List gefangen. Habe ich euch denn ausgebeutet durch einen von denen, die ich zu euch gesendet habe? Ich habe den Titus veranlasst und den Bruder mit abgeordnet. Hat euch etwa Titus ausgebeutet? Sind wir nicht in demselben Geiste gewandelt? Nicht in den gleichen Spuren? Ihr meint von jeher, wir wollen uns bei euch verteidigen? Unser Reden ist vor Gott in Christus, es geschieht aber alles, Geliebte, für eure Erbauung. Denn ich fürchte, wenn ich komme, möchte ich euch nicht finden, wie ich euch wünsche, und ihr möchtet mich finden, wie ihr es nicht wünscht, es möchte da sein Streit, Eifersucht, Zorn, Ränke, Verleumdung, Zuträgerei, Aufblähung, Unordnung, mein Gott möchte mich bei meinem Wiederkommen demütigen an euch. Und ich müsse beklagen, dass so viele, die zuvor gesündigt, nicht bereuen gelernt haben die Unreinigkeit, Unzucht und Schwelgerei, die sie verübt.